Nebel liegt auf dem Rhein in der Morgendämmerung. Da hört man ein Rufen erst fern. Dann mit Schwung! Aus dem Grau tauchen Schatten auf, schmal, schnell und lang. Mit Drachen am Bug und wilder Trommelklang. Die Normannen kommen auf Booten aus Holz. Mit Segeln wie Flügel, wild, kühn und stolz. Doch dort an der Feste am römischen Wall steht Novesium wach und loyal. Hier leben die Menschen seit langer Zeit. Nachkommen Roms, für Schutz stets bereit. Sie kennen den Rhein, jede Kurve, jeden Stein. Und wissen, gemeinsam sind wir stark, nicht klein. Kein Fortlaufen jetzt, kein ängstliches Zittern. Soll die Wikinger kommen, wir lassen's gewittern. Doch die Leute im Lager wissen zu nützen, was Mauern und kluge Planung vermag. Und jeder hilft mit an diesem Tag. Rufe von oben, Signale im Chor. Der Rhein bleibt ruhig, die Feste rückt vor. Halt, stopp! Zurück mit euch! Die Drachenboote drehen, sie ziehen vorbei. Der Angriff ist zu Ende, die Stadt bleibt frei. Kein Sieg durch Gewalt. Zusammenhalt, Wachsamkeit. So blieb Novesium sicher bestehen und seine Geschichte konnte weitergehen.